Schönen guten Nachmittag. Morgen beginnt ja das Balance Festival hier in Leipzig. Diesmal in einer virtuellen Ausgabe, weil wegen der Ausgangsbeschränkungen sind publikumsnahe Festivals ja immer noch nicht so ganz möglich. Tja, das Balance hätte natürlich gern in wirklichkeitsnäherer Form stattgefunden, als es nun in seiner Online-Ausgabe der Fall ist. Aber vielleicht dringen ja auch so die Ideen dahinter zu euch durch. Das Balance geht, wie gesagt, morgen am 20. Mai um 16 Uhr los und läuft dann bis Sonntagabend, also den 24. Mai. Ein zentrales Motiv hat es sich auch gegeben. Tender Squads, zärtliche Trupps sozusagen. Ansonsten changiert es so zwischen elektronischer Clubmusik, Kunst und politischen und sozialen Diskursen und Workshops und sowas. Vom 20. Mai bis 24. Mai gibt es auf der Webseite ifz.balance.me DJ-Sets, Vorträge, Multimedia-Texte, Workshops, Artist-Talks, künstlerische Fashion-Pieces und audiovisuelle Arbeiten zu sehen. Am Festival Sonntag wird dann auch noch der Balance-Sampler Various Artists, Tender Squads veröffentlicht. Ja, alle Beiträge versuchen sich den Fragen anzunähern, in welchen Verbindungen und Allianzen sich emanzipatorische Potenziale entfalten können, welche Allianzen Menschen eingehen wollen und wo Differenzen auch wichtig sind, damit Gegenentwürfe wirksam werden können, welche Form von feministischer Fürsorge und Dialogbereitschaft brauchen wir gerade jetzt füreinander in dieser Krise, die sich ja vielleicht zu einer Dauerkrise auch ausweiten wird. Wie umgehen mit alltäglichen strukturellen Ungleichheiten? Das sind ja sehr gegenwärtige Fragen. Das Festival lebt dabei auch von Kooperationen, eben von diesen genannten Allianzen. Zum Beispiel morgen schon mit der Shape-Plattform. Das ist eine Zusammenarbeit von mehr als 16 Festivals und Kunstzentren, die KünstlerInnen und Wissen austauschen. Daher rührt auch so die Zusammenarbeit mit Lisa aus Amsterdam, die morgen da zu sehen sein wird. Ab 17 Uhr wird sie audiovisuell in Erscheinung treten. Hören wir doch erstmal da rein in ein Stück von Lisa. Ja, mit Lissa und Sarah Forina ist ab 17 Uhr auch ein künstlerisches Gespräch zu verfolgen auf ifz.balance.me. Dann um 19 Uhr folgt eine Performance, nämlich Peeling Fruit in Front of Strangers. Ab 19 Uhr ist eine Zusammenarbeit zwischen Francisco Baños Díaz, ein Choreograf und Tänzer ist das, Luke Oliver Francis, das ist auch ein Tänzer, Katharina Merten, die auch bekannt ist unter dem Namen Dorothy Parker, eine Musikerin, Rachel De La Torre, ebenfalls bekannt unter Lamp Kebab, eine Vokalistin sozusagen, und Lotte Merritt Effinger, eine visuelle Künstlerin, ja, die alle, wie gesagt, morgen ab 19 Uhr diese Performance Peeling Fruit in Front of Strangers aufführen werden, das so ein bisschen Elemente zeitgenössischen Tanzes vermischt mit Rapmusik und mit avantgardistischer Clubmusik. Klingt eigentlich auch sehr interessant. Ja, das Festivalprogramm dieses Jahr gliedert sich in verschiedene Thementage und in so zentrale Motive. Das wären am Donnerstag Rave Capitalism, am Freitag Harder, Faster, Fragile und am Sonnabend Forum Allyship und dann eben noch weitere. Da werden eben am morgigen Mittwoch eben noch die Eröffnung, das ist auch noch ein wichtiger Tag, und am Sonntag dann nochmal der Abschluss. Das Online-Festival ist kostenlos, gibt aber Soli-Tickets, die ihr vielleicht auch wahrnehmen solltet, denn es entstehen ja doch Kosten und es ist auch wirklich ein unterstützenswertes Festival. Ja, hier ist ein kleiner Auszug aus der Liste an KünstlerInnen, die da mitmachen. Da wären Abogar, dahinter steckt Anna Bogner und Arpen, Adrian Plount, auch bekannt als God XXX Snowfoils, dann das Projekt Afrodeutsche, dann Aline Solari, Anastasia Christensen, Animistic Beliefs, Anna Adams, das Projekt Anter, Authentically Plastic, dann das Projekt Afbivren oder Auburn, dann Apana Bernd und Mine Wenzel, Bianca Ludewig, Carbon Dehydrate, Cruzat, Crystal Mess, Doppler Effekt, Dorian Electra, DJ Fart in the Club, Femme Fitness Anisha Müller, Felix Schütze, Flufflord, zusammen mit Solaris wird er auftreten, Future Core 2000, Frau Jippler, Hohlfeld und Kaiser, dann Inga Zimprich und Julia Bonn, Cap Lam, Kelman Duren, Karam Saad, Cordula Kunert, Lise Kingma, Martina Brunner, Lotik, Lotion, Lissa, Miss Keta, Moesha 13 oder Moesha 13, ich weiß nicht genau, Nasira, Olympia Bukakis, Parisa Madani, die auch bekannt ist unter dem Namen Psoriasis, Peter Hermans, Resom, Sarah Farina, Sarah Ulrich wirkt auch mit, Sena O, Solaris, ja auch eine Leipziger Künstlerin, Tadley, Torus, TSVI, Anunnaku, Valeska, Vanessa Opoku und vice versa. Ja, besonders wichtig für das Festival sind auch die Gesprächsrunden in virtueller Form und am Donnerstag werden da zum Beispiel Inga Zimprich und Julia Bonn die Arbeit der feministischen Gesundheitsrecherchegruppe vorstellen. Being in Crisis Together ist da der Titel. Wir hören jetzt mal ein Gespräch mit Inga Zimprich, die ja sehr aktuelle und auch schon länger andauernde Beschäftigung der Gruppe mit Krankheit und dem Motiv Verletzlichkeit beschreibt. Sharing Vulnerability sozusagen, also das ist ja auch noch ein wirklich aktuelles Motiv in dieser Corona-Ausnahmesituation. Also vage übersetzt, Verletzlichkeit teilen bedeutet das. Dazu forscht die Gruppe und untersucht selbstermächtigende Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit, auf Körper- und Gesundheitsversorgung. Und es geht da auch um einen anderen, also als den herrschenden Begriff von Krankheit und damit verbunden auch um Alternativen im Gesundheitswesen. Ja, wie also kam es dazu, das erzählt euch jetzt Inga Zimprich im Gespräch. Für uns als Recherchegruppe ist Krankheit ganz wichtig geworden als ein Moment von Verletzlichkeit, das wir alle erleben, früher oder später, kurz oder lang, chronisch oder akut. Und das ist eine Situation, in der erfahrbar wird, was es bedeutet, ausgeliefert zu sein zum Beispiel oder zu warten auf einen Arzttermin oder einen Therapieplatz und wie sehr wir oft von Hilfe anderer abhängen. Und deshalb versuchen wir Krankheit eigentlich zu nutzen als eine Perspektive auf Gesellschaft, die uns hilft zu politisieren. Wie gehen wir mit Körpern um, die nicht so funktionieren, wie sie sollen, die nicht der Norm entsprechen? Was ist mit uns, wenn wir nicht funktionieren? Und wir versuchen diesen Blickwinkel zu nutzen, um uns gemeinsam zu stärken und zu ermächtigen. Ihr konstituiert euch als Recherchegruppe und verbindet das aber gleichzeitig auch mit Kunst. Wie geht ihr da in eurer Arbeit genau vor? Wir sind Künstlerinnen, Julia Bonn, Alice Münch und ich. Wir sind ausgebildet als Künstlerinnen und sind alle Mütter von kleinen Kindern und haben irgendwann gemerkt, für uns funktioniert es, wenn wir eine Arbeitsweise finden als junge Mütter zusammen mit unseren Kindern, wo wir uns einmal die Woche regelmäßig treffen und gemeinsam arbeiten, sprechen, Leute treffen, Übungen machen, Körperübungen, gemeinsam zu Themen arbeiten. Und das ist die Praxis der Recherchegruppe, dass wir Leute aus dem Gesundheitswesen treffen, die Alternativen im Gesundheitswesen aufgebaut haben. Und zugleich verstehen wir uns als Künstlerinnengruppe, weil wir diese Recherche, die wir zu Gesundheit machen, mitteilen durch Zines, die wir herausgeben, durch Workshops, die wir vor allem für Kulturarbeiterinnen geben. Und wir entwickeln eine Recherchebibliothek zum Komplex der Gesundheitsbewegung, so 70er, 80er Jahre in Westdeutschland, vor allem Berlin. Bevor wir auf diese historische Komponente gucken, wenn ihr euch als Recherchegruppe konstituiert und euch mit Initiativen, Leuten vernetzt, die ja feministisch, gesundheitspolitisch tätig sind, was sind das für Leute, was sind das für Projekte? Also wir haben als Recherchegruppe erstmal, vielleicht ist das ein wichtiger Moment, erstmal gemerkt, wir trauen uns als Künstlerinnen erstmal nicht, zu Gesundheit zu arbeiten, weil das Thema so groß und so einschüchternd und so machtvoll ist. Und deshalb dieser Weg, eben als Gruppe gemeinsam Wissen über Gesundheit und Alternativen im Gesundheitssystem zu sammeln. Und da haben wir begonnen, uns mit Leuten zu verabreden und haben erstmal in unserem Umfeld in Berlin geschaut, was für Orte gibt es, von denen wir gehört haben, wo wir aber noch nie waren. Das wäre zum Beispiel die antipsychiatrische Beratungsstelle oder das feministische Frauengesundheitszentrum oder das Heilehaus, eine ganz besondere Institution, die zum Beispiel eine Badestube hat und Waschmöglichkeiten und Waschmaschinen für Leute, die das selber zu Hause nicht haben. Und diese Orte haben wir besucht und einfach sehr inspirierende Leute getroffen und tolle Gespräche geführt und haben versucht, aus dem, was wir dort lernen, Dinge in die Methodik unserer Gruppe zu nehmen. Vielleicht kannst du noch mal einen genaueren Einblick geben, was diese Gruppen und Initiativen dann auch für einen Begriff von Krankheit, von Gesundheit, von Verletzlichkeit haben, der euch dann auch weiterbringt in eurer Arbeit. Wir haben gemerkt, als wir diese verschiedenen Orte besucht haben, dass die sich alle in den 70er Jahren gegründet haben. Das ist praktisch kurz nach 68, als gesellschaftlich überhaupt eine Kritik einsetzte auf das Gesundheitssystem und auf einen sehr patriarchalen Blick. Zum Beispiel in der Frauenheilkunde waren damals, ich glaube, 80% der Gynäkologinnen, Gynäkologen männlich. Und dort gab es einfach eine Rebellion gegen Normen und gegen einen pharmazeutisch geprägten und schulmedizinischen Gesundheitsbegriff. Und an der Schnittstelle zwischen Frauenbewegung und Hausbesetzerszene sind eben ganz viele andere gesundheitspolitische Initiativen entstanden. Andere Ideen von Heilung, zum Beispiel hat das Heilehaus ein Gesundheitsmagazin für Hausbesetzer rausgegeben, in dem es um gesunde Ernährung ging, um Pflege der Haut, weil es viele Hausbesitzer typische Krankheiten gab damals aufgrund der hygienischen Umstände. Und das ist einfach so ein Moment des Aufbruchs, wo sehr politisch über Gesundheit diskutiert wurde, den man vielleicht heute so gar nicht mehr findet. Du hast es erwähnt, ihr arbeitet da auch gerade an einer Ausstellung zu dieser Gesundheitsbewegung, die vor allem die 70er Jahre betrifft. Die wird in 6 Wochen eröffnet in Berlin. Was werdet ihr dann genau präsentieren dort? Also wir gehen gerade vielen Initiativen nach. Es gab viele Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, aber es gab auch Praxiskollektive. Das sind ja, Organisationsformen, die wir gerade recherchieren, zum Beispiel radikale Therapiegruppen oder das Apothekerkollektiv, eine Beratungsstelle, der 13. Mond, dazu recherchieren wir gerade. Oder es gab den Gesundheitsladen, die sich auch mit Arbeit und Gesundheit auseinandergesetzt haben. Und momentan treffen wir viele Protagonistinnen aus der Zeit und bitten die auch, uns ihre Dachbodenarchive zu öffnen und Materialien aus der Zeit auszuleihen für die Ausstellung. Und es hat auch einen starken Fokus auf feministische Gesundheit, gynäkologische Selbstuntersuchungen zum Beispiel fanden damals statt. Und das versuchen wir in der Ausstellung zu vermitteln, einfach auch um die Gesundheitsbewegung nochmal in Erinnerung zu rufen und auch uns daran zu erinnern, wie politisch wir eigentlich über Gesundheit sprechen könnten. Ja, das ist quasi schon ein Impuls, den man dann für die heutige Gesundheitsarbeit, wenn man das so sagen kann, aus den Entwicklungen der 70er Jahre ziehen kann. Vielleicht kannst du noch mal konkret sagen, was euch da auch interessiert und wie ihr das dann übertragt in euren Arbeitsalltag oder eben auch weitergebt wieder an Initiativen. Das ist vielleicht gerade die Frage, warum wir den Titel Verletzlichkeit teilen gewählt haben. Als wir als größere Recherchegruppe das erste Mal im feministischen Frauengesundheitszentrum waren, wurde uns berichtet, wozu das FFGZ Beratungen durchführt. Und wir haben halt als Künstlerinnen gemerkt, auch wenn wir uns linkspolitisch, feministisch einordnen, wir machen selber ganz wenig Raum, darüber zu sprechen, wie es uns wirklich geht, was Fragen in unserem Leben sind, wie wir mit unserer eigenen Gesundheit, mit Sorgearbeit, Pflegearbeit umgehen. Und das ist was, was wir versuchen, im Kunstfeld zu thematisieren und dafür Raum zu schaffen, in Workshops, mit Übungen und in unserer Praxis. Das ist nicht immer einfach, weil es einfach auch viel Produktionsdruck gibt und Deadlines und so weiter. Und wir versuchen aber eigentlich genau da einzugreifen und zu schauen, wie können wir mehr Platz schaffen für Bewusstsein über unsere Bedürfnisse und eben auch Bedürfnisse von Leuten, die noch weniger den vielleicht Normen entsprechen, auch körperlichen und gesundheitlichen Normen entsprechen. Thank you. Ja, besonders interessant finde ich auch einen Vortrag am Freitag, nämlich von Bianca Ludewig. Sie hat geforscht zur Geschichte und Ästhetik von Gabber und Breakcore und besonders zu auch einem gewissen apokalyptischen Motiven darin. Und da wird der Vortrag eben sein zu apokalyptischer Musik, eben zur Ästhetik von Breakcore und so weiter. Und sie hat dazu auch geforscht in Berlin. Und jetzt hören wir ein Gespräch, das ich vom Freien Radio in Innsbruck übernommen habe, mit Bianca Ludewig. Bianca Ludewig macht aktuell ihr PhD-Studium am Institut für Europäische Ethnologie in Innsbruck. Sie studierte in Hamburg am Institut für Ethnologie. Danach absolvierte sie ihr Masterstudium der europäischen Ethnologie in Berlin. Dort schrieb sie ihre Masterarbeit zu Utopie und Apokalypse in der Popmusik am Beispiel der Musikstile Gabber und Breakcore in Berlin. Bianca ist heute bei uns im Studio und berichtet zu ihrer Masterarbeit zu Utopie und Apokalypse. So what? It's a matter of bombing, knowing that I can do it, you know. Every time I get in a train, almost every day I see my name. I say, yeah, you know it, I was there, I bombed it. It's a matter, it's for me, it's not for nobody else to see. I don't care about nobody else seeing it or the fact if they can read it or not. It's for me and other graffiti writers that we can read it. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us. Yeah. gar nicht mehr um die Musik. Und das ist meines Erachtens eben ein Manko da dran gewesen. Und deswegen wusste ich eben, also das war schon das, was ich wusste. Und mich haben verschiedene Musikstile sowieso auch schon interessiert. Und einer davon oder zwei davon, könnte man sagen, waren eben Gabba und Breakcore. Und das war dann aber alles zu viel, die verschiedenen Stile, die ich vergleichen wollte. Das hätte den Rahmen sozusagen gesprengt. Und weil Gabba und Breakcore eben diese apokalyptische Komponente haben, aber durchaus auch zum Beispiel Dubstep, mit dem ich das eben vergleichen wollte. Unter anderem musste ich mich für eine Sache entscheiden und dadurch, dass dieses Apokalyptische so extrem im Vordergrund stand, habe ich mich für Gabba und Breakcore entschieden, weil meiner Meinung nach das Apokalyptische da am dollsten zum Ausdruck kommt. Und es gibt eben in Berlin auch noch eine sehr aktive Szene, was man von anderen Städten in Deutschland nicht unbedingt sagen kann. Du hast jetzt vorher erwähnt, das Sonische. Darauf wolltest du näher eingehen. Was genau versteht man unter das Sonische? Ja, das Sonische ist kulturalisierter Schall und im Gegensatz zum Begriff des Klangs schließt das Sonische das Subjekt, das hörende Subjekt mit ein. Also deswegen eben auch kulturalisierter Schall, weil das, was damit gemacht wird und wie es gehört wird und wie damit umgegangen wird, ist da schon mit drin. Das heißt, der Mensch wird mit einbezogen und auch die Maschinen. Denn bei den Musikrichtungen, die du bearbeitet hast und empirisch erforscht hast, geht es auch ganz viel um dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Auch. Also es spielt definitiv eine Rolle, aber nicht nur mit Maschinen, sondern auch mit Tonträgern. Weil da geht es eher darum, wie quasi dieser maschinell erzeugte Klang, und manchmal werden ja auch Sachen live eingespielt oder so, aber hauptsächlich geht es auch um verschiedene Techniken, wie das Sampling zum Beispiel, was eine entscheidende Rolle spielt, oder Breakbeat oder die Bassdrum, die im Breakcore und Gabba speziell moduliert wird und charakteristisch auch ist für die Musik. Und das hat ja alles mit Technologie, mit Klangtechnologie zu tun. Also das Sonische ist eigentlich zwischen den akustischen und den symbolischen Bedeutung von Musik. Also es bringt Technologie, Klang, Mensch und Musik und Kultur zusammen. Die Neuformatierung des Sonischen fand durch die Digitalisierung eigentlich statt. Durch auditive Echtzeitsimulation ist eben jetzt nur noch der Ort des Hörens real und authentisch. Weil früher war es ja so, dass die Musik immer live war. In einer Konzerthalle und auch die ersten Radioaufnahmen, da hat man ja quasi eine Live-Performance im Radiosender oder wo auch immer nachgestellt und das dann aufgenommen. Und dadurch, dass es überhaupt die Möglichkeit der Aufnahme gibt, ist es praktisch von dem Live-Erlebnis getrennt worden. Und das hat sich bis ins Extreme sozusagen durch die Digitalisierung gesteigert, wo es gar keine Verbindung eigentlich mehr gibt zwischen Ort und Zeit, wo die Musik eigentlich entstanden ist und dem, was man hört. Jungle. Wissenschaft fallen zu lassen wie eine Bemerkung, to drop science, bedeutet zu verwirren anstatt zu erziehen. Wissenschaft unterweist dich nicht, sondern bringt dir geheime Zustände der Innenansicht nahe, schickt dich auf nutzlose Suchfahrten nach dem dritten Auge. Wissenschaft verwandelt Vinyl in ein Massenmedium für die Kanalisierung von Informationsmysterien, privaten Mythensystemen, Fragmenten endloser Infoversen. Ihr hört Ethnoskop auf Freirad 105,9. Heute mit Bianca Ludewig zum Thema Utopie und Apokalypse in der Popmusik. Wir sprechen bei GABA und Breakcore über die Zeit ab den 1990ern. Genau. Also es gibt verschiedene Theorien auch dazu und GABA und Breakcore sind in dieser Zeit eben entstanden, aber auch ganz viele andere Musikrichtungen sind entstanden. Und das hat damit zu tun, dass es so eine extreme Beschleunigung gab, die nicht nur die Musikstile selber darstellen, sondern auch die Auffächerung. Also wenn man überhaupt Breakbeat, da ist ja ganz viel entstanden. Vor allem in England war es sehr produktiv und kreativ diese Zeit. Es sind ja ganz viele Musikstile entstanden. Jungle, Drum and Bass, Two-Step und so weiter. Die ganzen Derivate auch, die da draus entstanden sind. Das war ja schon schnell. GABA und Breakcore waren dann noch schneller. Techno war ja auch schon schnell im Vergleich zu allem, was man kannte. Und meine Theorie ist eben, diese ganz schnellen und mit Verzerrung arbeitenden Musikstile sind eigentlich auch eine Antwort oder eine Reaktion gewesen auf die sich kommerzialisierende Techno-Szene. Und was ich eben schon angedeutet habe, diese verschiedenen Theorien, die es gibt. Jacques Attali, ganz interessant auch, der ist ja eigentlich Diplomat gewesen und hat in ganz anderen Kreisen gewirkt, hat sich aber auch immer für Musik interessiert und der hat 1977 schon ein Buch geschrieben, Noise. Also es geht auf jeden Fall um Musik und Ökonomie und wie das alles verquickt ist. Und der hatte eben so eine Theorie, dass er musikprophetische Eigenschaften oder Potenziale zugeschrieben hat. Und im Nachhinein könnte man eben das auch so deuten, dass diese Musik extrem ihrer Zeit voraus war. Also jetzt gibt es eigentlich kaum noch Leute, die das hören. Obwohl bei der Höttinger Saalschlacht, wo ich ja kurz war, da war auch ein GABA-DJ. Also es wird auch hier heute noch dazu gefeiert. Aber eigentlich ist es für viele so eine Randmusik, wo viele gar nicht mehr wissen, dass es existiert, weil es in vielen Städten auch gar keine Szene mehr gibt. Aber in den 90ern gab es sehr vitale Szenen in verschiedenen Städten. Du hast empirisch geforscht in Berlin und gern würde ich wissen, welche utopisch-apokalyptischen Momente du im GABA und Breakcore finden konntest. Ja, also das hat verschiedene Aspekte, sage ich jetzt mal. Einmal gibt es eben diese konkret sonischen Aspekte, wo zum Beispiel Alexei Monroe, ein sehr guter Kulturtheoretiker, der ganz viel zu NSK und Laibach, also wem das was sagt, Neue Slowenische Kunst und Laibach, der hat darüber, glaube ich, promoviert, hat da auch ganz viel geforscht und den NSK Citizen Congress organisiert. Aber er schreibt schon lange sowieso über Musik als Kulturtheoretiker und ist selber auch GABA-DJ unter anderem und hat sich mit diesen Musikstilen von Industrial bis zu Techno auseinandergesetzt. Und seine These ist eben, dass diese ganz harten und schnellen Musikstile Gebiete besiedeln, die kulturell auch verlassen sind. Und es gibt auch andere Arbeiten, wo das auch eine These ist, zum Beispiel zu Hip-Hop und der Apokalypse, wo es eigentlich darum geht, dass apokalyptische Musik eben Reinigungspotenzial und so eine Katharsisfunktion hat zum einen und aber eben Dünger für kulturelles Brachland ist. Für die GABA-Szene in Berlin kann man speziell sagen, was noch ganz interessant ist. Also Breakcore galt sowieso grundsätzlich als eher politische Musik. Also viele der Aktivisten der ersten Stunde waren sehr politisch und haben das eben als Gegenbewegung zum Mainstream-Techno gesehen und waren auch politisch sehr aktiv. Das gilt sicherlich nicht für alle Künstler, aber von der Tendenz her ist es ein bisschen immer noch so, während GABA als unpolitisch einfach gilt. Und es gibt auch Teile der Szene, die aus dem Osten kommen, gelten denn sogar eher wieder politisch, aber dann als rechts, während Breakcore eher so linkspolitisch eingeordnet ist. Aber im Grunde genommen kann man sagen, eigentlich ist GABA eine unpolitische Musik oder gilt als unpolitische Musik. Und in Berlin war eben das Interessante, dass es dort die Fuck Parade gibt, die auch als Gegenbewegung, Protestbewegung zur Love Parade entstanden ist und dadurch die eigentlich unpolitischen Akteure politisiert wurden. Dies ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt. Ist nicht der Fall, sondern die Landung. Die Prozesse des technischen Fortschritts unterlaufen die idealtypische Unterscheidung von Utopie und Apokalypse. Das Wichtige ist nicht der Fall, sondern die Landung. Ihr hört Ethnoskop auf Freirad 105,9. Heute mit Bianca Ludewig zum Thema Utopie und Apokalypse in der Popmusik. Bei der Fuck Parade konntest du auch empirische Forschung betreiben und hast sehr visuelle Aspekte und Elemente in deine Arbeit eingebaut. Wie ich hier sehen kann in der Arbeit, hast du alle T-Shirts, die du gesehen hast, mit interessanten Aufschriften fotografieren können. GABA ist so durchaus nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch wirklich eine subkulturelle Bewegung. Also das ist praktisch eine Visualisierung, sind die T-Shirts auch dessen, was da klanglich passiert, weil es immer darum geht, hart zu sein oder dass man an so eine Grenze geht und sonisch, klanglich geht man da ja auch an Grenzen. Welche Grenzen sind denn da speziell? Tempo? Genau, zum einen ist es Geschwindigkeit. Da geht es ja später in ganz absurde Richtungen. Also wie gesagt, diese Beschleunigung ging sowieso einher, meiner These nach, weil man im technologischen Fortschritt der Postmoderne sowieso andere Raumzeitparameter hat und alles eben schneller wird. Datenübertragung etc. Und im Zuge dessen ist auch die Musik, hat sich immer stärker aufgefächert. Also kaum gibt es ein Genre, gibt es eigentlich schon wieder Sub- und Mikrogenres, die sich davon abspalten und abgrenzen. Und in der Geschwindigkeit konnte man das beim GABA und Breakcore auch sehr schön beobachten. Also da gab es dann irgendwann Speedcore und noch schneller als Speedcore war dann Splittercore. Und wenn es noch schneller wird, dann heißt es Extraton, weil die Bassdrum dann eigentlich nur noch wie ein durchgehender Ton empfunden wird. Wenn wir dabei sind, dass das Tempo die heutige Zeit bestimmt und dass GABA und Breakcore und diese elektronischen Popmusikrichtungen für unsere Gesellschaft ein Zeichen sind oder eben Zukunftsvisionen darstellen. Meine Frage an dich, denkst du, dass es nach dieser Beschleunigung auch mal wieder langsamer werden kann und dass die Musik Vorbote sein könnte für gesellschaftliche Entschleunigung? Das Letztere weiß ich nicht, das wäre natürlich wünschenswert, aber definitiv zeigt es sich schon in der Musik. Weil was auch sehr interessant ist, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit den Breakcore- und GABA-Aktivisten, besonders hervorheben möchte ich Christoph Fringeli, der auch ein ganz tolles Magazin macht, Dataside heißt es, schon seit über 10 Jahren, wo der sich auch eben mit politischen und musikalischen Fragestellungen beschäftigt. Er hat eben ein sehr schönes Zitat gesagt, nämlich, dass er meinte, ja, damals dachten alle, Breakcore wird das nächste große Ding, nach Techno sozusagen, und dann wurde es Dubstep. Und bei Dubstep ist es ja schon so, dass man eigentlich diese Halftime-Geschwindigkeit hat, eben angelehnt an die Technik des Dub. Echo spielt da eine große Rolle, Räumlichkeit, und da hat man eben schon, hat die Entschleunigung schon angefangen. Und im letzten Jahr war es so, dass ganz viele Sachen, so wie Witch House, auch populär waren. Das ist eine Musikrichtung, die denn auch als Shoegazer-Musik betrachtet wird, weil sie schon so langsam ist, dass man eigentlich nur noch so hin und her wankt, eben auf seine Schuhe guckt, und es ist sehr langsam. Es ist definitiv schon sehr entschleunigt. Oder Drone ist eben auch so ein Stil, der auch sehr auf Entschleunigung setzt. Im Hip-Hop gab es das aber auch schon in den 90er Jahren. Der Stil Chopped and Screwed, also das kann man auf jeden Fall beobachten. Das sind auch so Fragen, wo ich mich in meiner Doktorarbeit mit beschäftige. Wobei das Feld relativ groß ist, und welche Fragen denn ganz konkret behandelt werden, wird sich dann noch zeigen. Der Titel hat sich auch mehrfach geändert. Der aktuelle Titel ist jetzt Eine Welt aus Sound und Design, wo ich im Grunde genommen der Frage genauer nachgehe, inwiefern Clubmusik, und da fasse ich eben diese ganzen Stile drunter zusammen, egal ob es jetzt Witch House ist oder Dubstep oder Breakcore oder bestimmte Form von Hip-Hop, da gehe ich eigentlich der Frage nach, inwieweit das mit Technologie und die Digitalisierung von Musik, was das eigentlich aussagt über gesellschaftliche Veränderungen, und versuche das durch die Brille der Musik zu betrachten. Und das ist ein sehr großes Feld, was ich mir da vorgenommen habe, weil es eben auch transdisziplinär ist. Medienwissenschaften spielt da eine ganz große Rolle, Musikwissenschaft natürlich auch. Verschiedene andere Disziplinen spielen da auch noch mit rein, Sound Studies, und versuche das anhand von bestimmten Festivals zu untersuchen, die sich mit einer ganz bestimmten Art von Musik beschäftigen und auch diese Fragestellung in Zusammenhang mit neuen Medien und Technologien. Ja, jetzt hören wir zum Abschluss nochmal einen Track von der französischen Künstlerin Maesha. Sie kommt aus Marseille, und ja, das, wie gesagt, dann guckt nochmal auf der Internetseite des IFZ oder des Balance Festivals, balance.ifz.me. Da könnt ihr dann noch weiteres erfahren, was da noch zu sehen sein wird. Morgen aktuell gibt es auch noch ein Interview dann mit Ulla Heinrich, einer der Kuratorinnen des Balance. Tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas, tapas Thank you.